Schnee fällt auf mein Fenster und findet keinen Halt. Draußen ist Dezember und mir ist kalt. Meine Füße laufen langsam in dünnen Turnschuhen. Von hier aus sehe ich dein Fenster. Ich sollte das nicht tun. Ich glaub, ich ruf dich an und lege wieder auf. Seh überall Geschenke, die ich dir in Gedanken kauf. Ich denk an dich, lass es nicht sein. Die Straßen sind weiß und ich bin allein. Denkst du an mich oder lässt du's bleiben? Was tust du? Weiße Weihnachten, weiße Weihnachten allein. Jetzt nur nicht einschlafen, bloß nicht ausruhen. Versperr mir den Weg ins Bett, es gibt so viel zu tun. Ich schreib dir einen Brief, ich schreib dir einen Brief und zerreiße ihn. So geht das 100 Mal, will ich wirklich wissen, wer ich für dich bin. Wie viel du mir bedeutest, erzählt dir mein Gesicht. Ich sah oft in deine Augen, doch verraten wollten sie mir nichts. Ich denk an dich, lass es nicht sein. Die Straßen sind weiß und ich bin allein. Denkst du an mich oder lässt du's bleiben? Was tun wir? Weiße Weihnachten, weiße Weihnachten allein. Weiße Weihnachten, weiße Weihnachten allein. Weiße Weihnachten, weiße Weihnachten allein. Was tust du? Weiß